17. Die Wolken bersten. Früh erklangen am nächsten Tag die Trompeten im Lager. Und bald sah man einen einzelnen Eilboten den entlegenen Steig entlanglaufen. In einiger Entfernung blieb er stehen und rief zur Mauer hinauf, ob Thorin jetzt eine neue Abordnung anhören wolle, denn neue Nachrichten seien eingetroffen, die Lage habe sich geändert. »Dein«, sagte Thorin, als er es hörte. »Sie haben Wind bekommen von seinem Anmarsch. Ich habe mir gedacht, dass es ihre Stimmung ändert. Sagt ihnen, nur wenige sollen kommen und ohne Waffen. Dann werde ich sie anhören«, rief er dem Boten zu. Gegen Mittag sah man, wie das Banner des Waldreiches und das des Sees herangetragen wurden. Eine Schar von 20 Leuten nahte. Am Anfang des schmalen Steiges legten sie Schwert und Speer nieder und dann traten sie an die Mauer heran. Die Zwerge wunderten sich sehr, dass sich Bart und der Elbenkönig unter ihnen befanden. Vor ihnen stand ein alter Mann in Kapuzel und Mantel und trug ein von starken Eisenbändern umfasstes Holzkästchen. »Seid gegrüßt, Thorin«, sagte Bart. »Seid ihr noch immer derselben Meinung?« »Meine Meinung ändert sich nicht mit einigen Sonnenauf- und Untergängen«, antwortete Thorin. »Seid ihr gekommen, müßige Fragen zu stellen? Das Elbenheer ist noch immer nicht abgezogen, obgleich ich es verlangt habe. Bis dahin kommt ihr vergeblich, wenn ihr mit mir verhandeln wollt. Und es gibt gar nichts, für das ihr einen Gran eures Goldes abgeben wollt? Nichts, das ihr oder eure Freunde anzubieten hättet.« »Und wie ist es mit Treins Arkenjuwel?«, fragte Bart, und in diesem Augenblick öffnete der alte Mann das Kästchen und hielt den edlen Stein hoch. Weiß strahlend glänzte er im Morgenlicht. Fassungslos vor Staunen und Verwirrung stand Thorin da. Keiner sagte etwas. Lange Zeit währte das Schweigen. Dann brach schließlich Thorin die Stille und seine Stimme zitterte vor Zorn. »Dieser Stein gehörte meinem Vater, dieser Stein ist mein Eigentum«, rief er. »Wie käme ich dazu, mein Eigentum zu erkaufen?« Aber er konnte seine Verwunderung nicht länger zurückhalten und fügte hinzu, »Doch wie fiel das Erbe meines Hauses euch in die Hände, falls es nicht sinnlos ist, Diebe danach zu fragen?« »Wir sind keine Diebe«, antwortete Bart. »Wir wollen euch euer Eigentum gegen unser Eigentum zurückgeben.« »Wie habt ihr ihn bekommen?« schrie Thorin in steigender Wut. »Ich war es«, quietschte Bilbo, »der ihm den Stein gab.« Und er schaute in Todesängsten über die Mauer hinweg. »Ihr? Ihr?« schrie Thorin, drehte sich Bilbo zu und ergriff ihn mit beiden Händen. »Elender Hobbit! Ihr zu kurz geratener Meisterdieb!« Die Worte gingen ihm aus und er schüttelte Bilbo wie ein Kaninchen. »Beim Bart von Durin, ich wünschte, Gandalf wäre hier. Verflucht soll er sein, warum hat er euch bloß ausgewählt? Möge sein Bart verdorren. Und was euch angeht, in die Klippen werde ich euch schmettern«, schrie er und hob Bilbo hoch in die Luft. »Halt! Euer Wunsch ist erfüllt«, sagte eine Stimme. Der alte Mann, der das Kästchen trug, schlug Mantel und Kapuze zurück. »Hier ist Gandalf. Und das zur rechten Zeit, scheint es. Wenn ihr meinen Meisterdieb auch nicht mögt, so krümmt ihm bitte kein Haar. Stellt ihn auf die Füße und dann hört zu, was er zu sagen hat.« »Ihr steckt alle unter einer Decke«, schnaubte Thorin und setzte Bilbo auf die Mauer nieder. »Nie wieder will ich mit einem Zauberer und seinen Freunden etwas zu schaffen haben. Was habt ihr zu sagen, Rattensohn?« lieber Himmel«, stöhnte Bilbo. »Es ist mir außerordentlich peinlich, glaubt mir. Aber erinnert ihr euch vielleicht, dass ihr gesagt habt, ich soll mir mein Vierzehntel selbst auswählen? Vielleicht nehme ich das allzu wörtlich. Ich habe mir sagen lassen, dass Zwerge in Worten höflicher sind als in Taten. Es gab ja einmal eine Zeit, da schien es, als ob auch ihr überzeugt wäret, dass ich euch von einigem Nutzen war. Rattensohn, ist das eure Erkenntlichkeit, die ihr mir versprochen habt, Thorin? Nehmt es, wie es ist. Ich habe über meinen Anteil verfügt, wie ich es für richtig hielt. Und lasst es gehen, wie es gehen muss.« »Das will ich«, sagte Thorin finster. »Und damit will ich euch gehen lassen. Mögen wir uns nie wieder begegnen.« Dann wandte er sich um und sprach über die Mauer. »Ich bin verraten«, sagte er. »Ihr habt es richtig eingefädelt. Auf den Arkenjuwel kann ich nicht verzichten. Ich muss ihn wiedererlangen. Er ist der Schatz meines Hauses. Für diesen Stein will ich ein Vierzehntel des Hortes in Silber und Gold hingeben, abgesehen von den Edelsteinen. Das soll der versprochene Anteil des Verräters sein, und mit diesem Lohn mag er gehen. Und ihr könnt teilen, wie ihr wollt. Wenig genug wird ihm übrig bleiben, daran zweifle ich nicht. Nehmt ihn jetzt, wenn ihr ihn lebendig haben wollt. Kein freundschaftliches Band verbindet mich mehr mit ihm. Und jetzt schert euch hinunter zu euren Freunden, sagt er zu Bilbo, oder ich werfe euch hinunter. Und wie steht es mit dem Silber und dem Gold? Fragte Bilbo. Das soll folgen, sobald wir es einrichten können, antwortete Thorin, aus den Augen. Bis dahin behalten wir den Stein, rief Bart zurück. Der König unter dem Berg erweist sich nicht gerade als besonders großherzig, sagte Gandalf. Aber die Zeiten können sich ändern. Das können sie, in der Tat, antwortete Thorin. Und schon erwog er, ob er nicht mit Hilfe Deins den Arkenjuwel erobern und den Anteil Bilbos behalten konnte, so sehr lastete der verderbliche Zauber des Schatzes auf ihm. Bilbo wurde die Mauer hinuntergelassen und er ging mit einem Nichts für all seine Mühe, abgesehen von der Rüstung, die Thorin ihm vorher schon gegeben hatte. Mehr als einer unter den Zwergen schämte sich tief im Herzen und trauerte über Bilbos Abschied. »Lebt wohl«, rief er ihnen zu, »als Freunde wollen wir uns wiedersehen.« »Verschwindet«, schrie Thorin, »ihr tragt eine Rüstung, die mein Volk geschmiedet hat und die viel zu gut ist für euch. Pfeile können sie nicht durchbohren, aber wenn ihr nicht schnell macht, spieße ich euch bei euren elenden Füßen auf. Also, schnell fort mit euch.« »Nicht so hastig«, sagte Bart. »Wir lassen euch Zeit bis morgen, mittags kommen wir zurück und dann werden wir sehen, ob ihr jenen Teil aus dem Schatz gebracht habt, der für diesen Stein ausgesetzt ist. Ist das ohne Trug geschehen, dann ziehen wir ab und das Elbenheer kehrt in den Wald zurück. Inzwischen lebt wohl.« Damit gingen sie in das Lager zurück. Aber Thorin sandte Boten über Roerk an Dain, ließ ihn davon unterrichten, was geschehen war und bat ihn, rasch anzurücken. Der Tag verging und die Nacht verging. Am nächsten Tag sprang der Wind nach Westen um und es war dunkel und trübe. Noch war es früh am Morgen, als ein alarmierender Ruf im Lager umherging. Eilboten waren gekommen und hatten berichtet, dass ein Zwergenheer am östlichen Ausläufer des Berges erschienen sei und in Eilmärschen auf Dahl zustrebte. Dain war gekommen, er war die ganze Nacht hindurch marschiert und nun war sein Heer viel früher eingetroffen, als man erwartet hatte. Jeder von seinen Leuten trug ein Panzerhemd aus stählernen Kettenringen, das bis zu den Knien herabhing. Die Beine waren von einer Panzerhose aus feinsten, biegsamen Metallmaschen geschützt, die nur Dains Volk herstellen konnte. Diese Krieger waren selbst für Zwerge ungewöhnlich stark. In der Schlacht schwangen sie schwere, zweihändige Hacken, außerdem trugen sie ein breites Kurzschwert an der Seite und über der Schulter hing ihnen ein Rundschild. Ihre Gabelbärte waren geflochten und hinter die Gürtel gesteckt. Ihre Sturmhauben und ihre Stiefel waren aus Eisen und ihre Gesichter sahen grimmig aus. Trompeten riefen Menschen und Elben zu den Waffen. Nicht lange und man konnte die Zwerge im Eilschritt das Tal heraufziehen sehen. Zwischen dem Fluss und dem Ostausläufer des Berges hielten sie an. Aber einige zogen gleich weiter, überquerten den Fluss und näherten sich dem Lager. Dort legten sie ihre Waffen nieder und erhoben ihre Hände zum Zeichen des Friedens. Bart ging hinaus, um mit ihnen zu reden, und Bilbo folgte ihm. »Wir sind gesandt von Dain, Sohn von Nain«, sagten sie auf Barts Frage. »Wir eilen, unsere Verwandten im Gebirge zu begrüßen, denn wir hören, das alte Königreich sei neu errichtet worden. Aber wer seid ihr, die ihr im Tal wie Feinde vor befestigten Toren lagert?« Das war die höfliche und ein bisschen altmodische Sprache, wie man sie bei solchen Gelegenheiten anzuwenden pflegte. Mit einfachen Worten besagte es jedoch nichts anderes als »Ihr habt hier nichts verloren«. Wir setzen unseren Weg fort, also macht Platz oder wir werden gegen euch kämpfen. Sie beabsichtigen wohl, zwischen Bergflanke und Fuß vorzurücken, denn der schmale Landstreifen schien nicht sonderlich stark bewacht zu sein. Bart verweigerte natürlich den Zwergen, geradewegs auf den Berg zuzugehen. Er war entschlossen zu warten, bis Gold und Silber zum Austausch für den Arkenjuwel herausgebracht wurden. Er glaubte nicht daran, dass dies je geschehen würde, wenn die Festung erst einmal durch ein solch zahlreiches und kriegerisches Heer bemannt wäre. Dain hatte große Vorratsmengen mitgebracht, denn Zwerge können sehr schwere Lasten tragen. Fast alle aus seinem Volk hatten trotz des raschen Marsches neben ihren Waffen gewaltiges Gepäck geschultert, so würden sie wochenlang einer Belagerung standhalten. Inzwischen würden immer noch mehr Zwerge kommen, denn Thorin hatte viele Verwandte. Auch würden sie in der Lage sein, irgendein anderes Tor wieder zu öffnen und zu bewachen, so dass die Belagerer den ganzen Berg einschließen mussten. Und dafür waren sie nicht zahlreich genug. So sahen in der Tat die Pläne der Zwerge aus. Die Rabenboten waren geschäftig zwischen Thorin und Dain hin und her geflogen. Aber im Augenblick war der Weg versperrt. Nach ärgerlichem Wortwechsel zogen die Zwergenboten sich zurück und brummten Verwünschungen in ihre Bärte. Bart indessen sandte zugleich zum großen Tor. Aber dort fanden seine Leute weder Gold noch andere Bezahlung. Pfeile schwirrten ihnen entgegen, als sie auf Schussweite herangekommen waren, und in größter Bestürzung hasteten sie zurück. Im Lager herrschte ein Gewühl, als solle im nächsten Augenblick die Schlacht beginnen. Auf dem Ostufer zogen Dains Zwerge entlang. »Narren«, lachte Bart, »wer wird sich denn direkt an der Bergflanke vorbeimarschieren? Vielleicht verstehen sie etwas von Krieg unter der Erde, aber von Schlachten über der Erde verstehen sie bestimmt nichts.« Unsere Bogenschützen und Speerträger sind in den Felsen auf ihrer rechten Flanke zahlreich genug verborgen. Zwergenpanzer mögen gut sein, aber sie werden bald viel aushalten müssen. Gleich werden wir sie von beiden Seiten angreifen, ehe sie zu übermütig werden. Aber der Elbenkönig sagte, ich will doch lieber abwarten, ehe ich diesen Krieg des Goldes wegen beginne. Die Zwergen können nicht an uns vorbei, wenn wir es nicht wollen, und können auch nichts unternehmen, das wir nicht übersehen. Noch ist Hoffnung. Vielleicht geschieht etwas, das Aussöhnung bringt. Wenn es aber trotzdem zu einer unglückseligen Schlägerei kommen sollte, dann wird unsere zahlenmäßige Überlegenheit genügen. Doch er rechnete nicht mit den Zwergen. Sie wussten, dass der Arkenjuwel in den Händen der Belagerer war, und das ließ ihnen keine Ruhe. Auch sahen sie, dass Bart und seine Freunde zögerten. Und so waren sie zum Handstreich entschlossen, während im anderen Lager noch debattiert wurde. Plötzlich und ohne Signal gingen sie stumm zum Angriff über. Bogensehnen surrten und Pfeile pfiffen. Die Schlacht konnte jeden Augenblick entbrennen. Aber noch plötzlicher nahte mit unheimlicher Geschwindigkeit eine Finsternis. Eine schwarze Wolke flog über den Himmel. Der Donner eines Wintergewitters rollte mit dem wilden Wind dröhnend heran und zerkrachte am Berg, während ein Blitz seinen Gipfel aufleuchten ließ. Und unter der Gewitterbank schwirrte eine andere Finsternis heran. Aber sie kam nicht mit dem Wind. Sie kam als riesige Vogelwolke aus dem Norden, so dicht, dass das Tageslicht zwischen den Schwingen nicht mehr zu sehen war. »Halt!« schrie Gandalf, der plötzlich erschien. Mit erhobenen Armen stand er allein zwischen den angreifenden Zwergen und den sie erwartenden Schlachtreihen. »Halt!« schrie er mit einer Stimme, die den Donner übertönte, und sein Stab sandte Strahlen heller als Blitze aus. »Unheil ist über euch alle hereingebrochen und viel schneller, als ich es erwartet hatte. Gleich fallen die Orks über euch her. Bolg aus dem Norden ist gekommen, o Dain, Bolg, dessen Vater ihr in Moria erschlagen habt. Seht, die Fledermäuse schwirren über seinem Heer wie ein riesiger Heuschreckenschwarm. Sie reiten auf Wölfen, und die Warge sind mit ihnen.« Überraschung und Verwirrung bemächtigte sich aller. Noch während Gandalf sprach, nahm die Dunkelheit zu. Die Zwerge hielten an und starrten zum Himmel hinauf. Die Elben sprachen alle durcheinander. »Kommt«, rief Gandalf, »noch ist es Zeit, sich zu beraten. Dain, Sohn von Nain, möge rasch zu uns herüberkommen.« Und so begann eine Schlacht, mit der niemand gerechnet hatte. Sie wurde die Schlacht der fünf Heere genannt, und sie war entsetzlich. Auf einer Seite kämpften Orks und Wildwölfe und auf der anderen Seite Elben, Menschen und Zwerge. Und auf folgende Weise kam es dazu. Seit dem Tod des großen Orks der Nebelberge war der Hass der Unterirdischen zu heller Glut entfacht. Boten eilten hin und her zwischen ihren Städten, Niederlassungen und Zwingburgen, denn jetzt wollten sie ein für allemal die Herrschaft im Norden an sich reißen. Sie hatten im Geheimen Nachrichten gesammelt. Überall in den Bergen wurde geschmiedet und gerüstet. Dann begann der Feldzug. Sie sammelten sich in Bergen und Tälern und marschierten ausschließlich durch die Tunnel oder in der Dunkelheit. Schließlich gelangten sie zu dem großen Berg Gundabad im Norden, wo ihre Hauptstadt lag. Ein gewaltiges Heer versammelte sich hier, das sich bereit machte, während eines Unwetters unerwartet im Süden einzufallen. Dann hörten sie vom Tode Smaugs und ihre Freude war groß. Nacht um Nacht hasteten sie in Eilmärschen durch das Gebirge und kamen auf diese Weise dicht hinter Dain her. Nicht einmal die Raben wussten etwas von ihrem Kommen, bis sie in die offenen, verwüsteten Landschaften zwischen ihren Bergen und dem einsamen Berg einfielen. Wie viel Gandalf darüber wusste, steht nicht fest, aber es war offensichtlich, dass er diesen Überraschungsangriff nicht erwartet hatte. Und so sah sein Plan aus, den er mit dem Elbenkönig und mit Bart fasste, und mit Dain, denn der Zwergenfürst hatte sich mit ihnen vereinigt. Die Orks waren die Feinde aller und so waren jetzt alle anderen Streitigkeiten vergessen. Ihre einzige Hoffnung war, dass sie die Orks talauf zwischen die nach Ost und Süd sich erstreckten Bergausläufer locken konnten. Diese großen Ausläufer wollten sie besetzen. Aber das würde gefährlich sein, falls die Orks so zahlreich waren, dass sie den Berg selbst überwinden konnten. Dann würden sie von hinten oder von oben angreifen. Aber es blieb keine Zeit, einen anderen Plan aufzustellen oder Hilfe anzufordern. Bald zog das Gewitter nach Südost ab. Die Fledermauswolke kam, tiefer fliegend, über die Bergseite, schwirrte über ihren Kopf hinweg, löschte das Tageslicht aus und erfüllte alle mit Furcht und Schrecken. »Zum Berg«, schrie Bart, »zum Berg, nehmt eure Plätze ein, solange noch Zeit ist.« Auf dem südlichen Ausläufer, in seinen niedrigen Hängen und den Felsen an seinem Fuße, setzten sich die Elben fest. Auf dem östlichen Ausläufer rüsteten sich Menschen und Zwerge. Aber Bart und einige der gewandtesten Menschen und Elben erkletterten den Grat des Ostausläufers und spähten nach Norden aus. Da sahen sie die Lande vor dem Berg schwarz von heraneilenden Orkmassen. Es dauerte gar nicht lange und die Vorhut wirbelte um den Bergausläufer und stürzte nach Dahl hinein. Es waren die schnellsten Wolfsreiter. Ihr Geschrei und Geheul zerriss die Luft. Einige wenige mutige Männer traten ihnen entgegen und leisteten schwachen Widerstand. Viele von ihnen fielen, ehe der Rest sich zurückzog und nach beiden Seiten floh. Wie Gandalf gehofft hatte, sammelte sich das Heer hinter der aufgehaltenen Vorhut und stürmte nun wütend ins Tal zwischen die Bergflanken, wo sie den Feind erwarteten. Ihre roten und schwarzen Banner waren zahllos, wie eine Flut brandeten sie daher, voll rasender Wut und ohne Ordnung. Es war eine schreckliche Schlacht, das schlimmste Erlebnis, das Bilbo je wieder fuhr und das er Zeit seines Lebens am meisten hasste. Aber es muss gesagt werden, dass es ein Erlebnis blieb, auf das Bilbo sehr stolz war, und noch lange erzählte er nur zu gern davon, obgleich er eine ganz belanglose Rolle darin spielte. Gleich zu Anfang streifte er den Ring auf den Finger und verschwand aus dem Blickfeld. Allerdings nicht aus der Gefahr. Ein Zauberring dieser Art ist durchaus kein ausreichender Schutz gegen einen Ork-Angriff. Er schützt nicht vor schwirrenden Pfeilen und wild geworfenen Speeren. Aber er hilft, dem Schlimmsten aus dem Weg zu gehen und bewahrt euren Kopf davor, Ziel für die Schwertstreiche eines Orks zu sein. Die Elben griffen zuerst an. Ihr Hass gegen die Orks war ein kalter, bitterer Hass. Ihre Speere und Schwerter leuchteten im Zwielicht mit schneidend kalter Flamme. So tödlich war der Hass, dass der sie führenden Hände. Sobald das Heer ihrer Feinde dicht im Tal aufgerückt war, schickten sie einen Pfeilhagel hinein. Jeder abgeschossene Pfeil glühte auf wie ein Feuerstreif. Den Pfeilen folgten 1000 Speerträger, die zum Angriff übergingen. Schreie gellten ohrenbetäubend, die Felsen schwärzten sich von Orkblut. Gerade als sich die Orks von dem unerwarteten Angriff erholten und die Elben zum Stehen gekommen waren, erhob sich von der anderen Talseite ein tiefkehliges Gebrüll. Mit dem Ruf »Moria« und »Dein, dein« griffen die Zwerge der Eisenberge ihre Zweihänder schwingend ein. Neben ihnen bahnten sich die Menschen vom See ihren Weg mit blitzenden Langschwertern. Entsetzen ergriff die Orks, und kaum hatten sie sich umgewandt, um diesem neuen Angriff zu begegnen, als die Elben mit frischen Scharen auf sie einstürmten. Schon flohen zahlreiche Orks am Fluss zurück, um der Falle zu entgehen. Viele ihrer eigenen Wölfe fielen über sie her und zerrissen Tote und Verwundete. Der Sieg schien nahe, als oben auf den Höhen Kampfgeschrei erklang. Orks hatten das Gebirge von der anderen Seite erstiegen und schon hingen sie zahlreich in den steilen Hängen über dem Eingangstor. Tollkühn strömten andere Scharen herab, beachteten nicht die Todesschreie der Orks, die von Klippen und Steilhängen abstürzten. Sie kamen die Pfade vom Hauptmassiv herunter und griffen die Bergschultern von oben her an. Die Verteidiger aber waren nicht zahlreich genug, um diese Pfade lange sperren zu können. Das Blatt schien sich zu wenden, es war nur die erste schwarze Flut, die zurückgeschlagen wurde. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Die Orks sammelten sich wieder im Tal. Mit hechelnden Zungen stürzten Warge vor, dicht gefolgt von der Leibwache Bolgs, großgewachsenen Orks mit krummen Stahlsäbeln. Bald überzog Dunkelheit den stürmischen Himmel, währenddessen schwirrten große Fledermäuse den Elben und Menschen um Köpfe und Ohren oder setzten sich Vampiren gleich auf die Geschlagenen. Jetzt musste Bart den Ausläufer verteidigen. Schon zogen seine Kampfgefährten sich langsam zurück, während drüben auf dem südlichen Ausläufer in der Nähe des Wachtpostens am Rabenberg die Elbenfürsten um ihren König geschart Widerstand leisteten. Plötzlich entstand ein Geschrei und vom großen Tor erklangen Trompetengeschmetter. Sie hatten Thorin vergessen. Thorin Eichenschild hatte Hebebäume von innen ansetzen lassen. Krachend stürzte ein Teil der Mauer in die schützende Wasserfläche und hinaus rannte der König unter dem Berg und seine Gefährten folgten ihm. Mantel und Kapuze hatten sie zurückgelassen. Sie trugen glänzende Rüstungen und zornig glühten ihre Augen. In der Dunkelheit schimmerte die Rüstung des großen Zwergenkönigs wie Gold in sterbendem Feuer. Von oben warfen die Orks Felsbrocken herab, aber die Zwerge hielten stand, eilten am Wasserfall hinab und stürzten sich in die Schlacht. Wölfe und Reiter fielen oder flohen vor ihnen. Thorin schwang seine Axt mit mächtigen Streichen. Nichts schien ihm etwas anhaben zu können. »Hierher, hierher, Elben und Menschen, hierher, oh meine Brüder«, schrie er, und seine Stimme klang wie ein Hornruf. Alle Schlachtordnung missachtend stürzten ihm Deins Zwerge zu Hilfe. Herab kamen auch zahlreiche Menschen der Seestadt. Bart konnte sie nicht halten, und von der anderen Seite schlossen sich ihm viele Speerträger der Elben an. Noch einmal wurden die Reihen der Orks im Tal zusammengeschlagen. Dunkel und hässlich füllten ihre Toten die Ebenen von Dahl. Längst waren die Waage zum Teufel gejagt, und Thorin griff jetzt Bolks Leibwache an. Aber ihre Reihen konnte er nicht durchbrechen. Hinter dem angreifenden Thorin lagen viele Menschen und Zwerge tot zwischen den erschlagenen Orks und mancher Elb, der noch lange ein fröhliches Leben in Wäldern hätte führen sollen. Und da, wo das Tal breiter wurde, kam Thorins Angriff gar zum Stehen. Seiner Mitstreiter waren zu wenige, seine Flanken offen. Schon mussten die Stürmenden den Gegensturm auf sich anbranden sehen. Sie wurden zusammengedrängt und auf allen Seiten von den umkehrenden Orks und Wölfen eingeschlossen und angegriffen. Die Leibwache Bolks warf sich Thorin heulend entgegen und brach in seine Reihen ein, so wie Küstenwellen über Sandklippen hinwegspülen. Thorins Freunde konnten ihm nicht helfen, denn auch auf dem Berg wurde der Angriff mit neuer Wut aufgenommen. Überall wurden Menschen und Elben langsam Schritt um Schritt zurückgedrängt. Auf all dies blickte Bilbo mit tiefer Betrübnis hinab. Er hatte bei den Elben auf dem Rabenberg Stellung bezogen, teils, weil er von dort leichter entkommen konnte und teils, und das war mehr der Tuck-Seite ihm zuzuschreiben, weil, wenn es schon um ein verzweifeltes Aushalten ging, er lieber den Elbenkönig verteidigte. Auch war Gandalf dort. Er saß auf dem Felsboden und schien in tiefe Gedanken versunken. Vermutlich bereitete er seinen letzten Zauberstreich vor, ehe das Ende kam. Und das schien nicht fern zu sein. Nicht mehr lang, dachte Bilbo, und die Orks erobern das Eingangstor. Und wir werden alle zusammengehauen, davongejagt oder gefangen. Man möchte heulen, wenn man bedenkt, was wir durchgestanden haben. Ich wollte, der alte Smaug wäre auf diesem verwünschten Schatz sitzen geblieben. Das wäre mir lieber, als dass diese widerlichen Kreaturen ihn bekommen und der arme alte Bombur und Balin, Fili und Kili und all die anderen ein schlimmes Ende finden und Bart auch und die Menschen vom See und die fröhlichen Elben. O Jammer, ich habe manches Leid von mancher Schlacht gehört und ich habe immer gedacht, dass auch eine Niederlage ruhmreich sein kann. Aber sie scheint doch sehr ungemütlich zu sein, um nicht zu sagen betrüblich. Ach, wenn ich nur aus all dem schon heraus wäre. Der Sturm zerriss die Wolken und die untergehende Sonne ließ den Himmel im Westen rot erglühen. Als Bilbo in der Dunkelheit das plötzliche Aufleuchten sah, drehte er sich um. Und da schrie er auf, denn er hatte etwas bemerkt, was sein Herz höher schlagen ließ, schmale, dunkle Schwingen, königlich vor dem fernen Lichtstreifen. »Die Adler«, schrie Bilbo, »die Adler kommen!« Seine Augen täuschten sich selten. Die Adler kamen mit dem Wind eine Fluglinie nach der anderen. Es war ein Heer, das sie aus allen Horsten des Nordens gesammelt haben musste. Die Adler«, brüllte Bilbo begeistert und tanzte und schwenkte die Arme. Wenn die Elben ihn auch nicht sehen konnten, so hörten sie ihn doch. Bald nahmen auch sie den Schrei auf und erhallte im ganzen Tal wieder. Viele erstaunte Augen blickten auf, obgleich noch nichts zu sehen war. »Die Adler«, schrie Bilbo noch einmal. Aber in diesem Augenblick schlug schwer ein herabsausender Stein gegen seinen Helm. Bilbo stürzte auf den Felsboden und verlor das Bewusstsein.